Die Schnelligkeit des Vertrauens. Nun, wie sieht die Kommunikation bei großem Vertrauen aus? Dann ist sie leicht. Sie erfordert keine Mühe und läuft blitzschnell ab. Und wenn man bei großem Vertrauen Fehler macht, dann spielen sie so gut wie keine Rolle. Die Leute kennen sie ja. Machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Ich weiß schon, was Sie meinen. Ich kenne Sie ja. Das kann keine Technologie der Welt. Vielleicht ist das in gewissem Sinn der Grund, warum das Herz wichtiger ist als das Gehirn. Wenn jemand hirntot ist, lebt er trotzdem weiter, solange sein Herz noch schlägt. Ist aber das Herz tot, ist der Mensch tot. Mein Sohn Steven sagt, nichts ist so schnell wie das Vertrauen. Es ist schneller als alles andere, sogar schneller als das Internet. Denn wenn Vertrauen herrscht, werden Fehler vergeben und vergessen. Vertrauen ist das Bindemittel des Lebens. Es ist der Kitt, der die Organisationen, Kulturen und Beziehungen zusammenhält. Ironischerweise entsteht es gerade durch die Schnelligkeit einer langsamen Bewegung. Menschen gegenüber ist schnell, nämlich langsam und langsam schnell. Vor ein paar Jahren besuchte ich einen Freund, der gerade ein großes geschäftliches Projekt abgeschlossen hatte. Ich war mit seiner Arbeit gut vertraut und gratulierte ihm zu der ungeheuren positiven Wirkung, die sie auf das Leben von Tausenden hatte. Dann fragte ich ihn, was er dabei gelernt habe. Er sagte, »Weißt du, Steven, ich bin sicher, dass ich dieses zweijährige Projekt im Rückblick als einen der wichtigsten Beiträge meines Lebens betrachten werde.« Er hielt inne, lächelte leicht und setzte dann mit tiefer Überzeugung hinzu, »Was ich wirklich gelernt habe, ist aber, dass es ohne eine enge, vertrauensvolle Beziehung zu meiner Frau nichts bedeutet.« »Wirklich?« Er spürte mein Interesse, öffnete sich und erzählte mir die ganze Geschichte. Als man mich bat, die Führung bei dem Projekt zu übernehmen, war ich von dieser Chance begeistert. Meine Frau und meine Kinder unterstützten mich, sodass ich mich ganz hineinknien konnte. Ich spürte das Gewicht großer Verantwortung. Das Ziel vor Augen spornte mich an und verlieh mir Energie. Im zweiten Jahr arbeitete ich praktisch Tag und Nacht. Ich war bis zu den Haarspitzen von der Bedeutung meiner Arbeit erfüllt. Ich hatte das Gefühl, dass es mir gelang, gut ins Leben der Kinder einbezogen zu bleiben. Ich sah mir ja ihre Fußballspiele und Ballettvorführungen an. Abends aß ich gewöhnlich zu Hause mit meiner Familie. Ich war der Ansicht, dass ich das alles ziemlich gut hinbekam. Die letzten 6 Monate waren am intensivsten, und in dieser Zeit fiel mir auf, dass meine Frau mir gegenüber oft gereizt war, meistens wegen absoluter Kleinigkeiten, zumindest schien mir das so. Ich ärgerte mich immer mehr darüber, dass sie für meine Arbeit so wenig Verständnis aufbrachte und mich nicht besser unterstützte, gerade in dieser entscheidenden Phase. Die Kommunikation wurde immer angespannter, selbst wenn es nur um an sich belanglose Dinge ging. Als das Projekt endlich abgeschlossen war, wollte sie nicht einmal mit zu dem Essen gehen, das als Feier geplant war. Sie kam dann zwar doch mit, es machte ihr aber offensichtlich keinen Spaß. Ich wusste, dass wir miteinander sprechen, wirklich sprechen mussten. Das machten wir dann auch, und die Schleusen öffneten sich. Sie begann mir zu erzählen, wie es gewesen war, die ganze Zeit über allein zu sein. Selbst wenn ich zu Hause war, hatte sie das Gefühl, ich sei irgendwo anders. Da unsere traditionellen wöchentlichen Ausgehabende viel seltener geworden waren und ich gewöhnlich noch aufblieb, wenn sie ins Bett ging, sprachen wir nicht mehr so miteinander wie früher. Sie fühlte sich immer isolierter, nicht geschätzt und abgekoppelt. Ich erzählte ihr kaum noch etwas. Meine fast ausschließliche Fokussierung auf meine Arbeit und meine anderen Verpflichtungen erinnerte sie ständig daran, worauf meine Gedanken und Gefühle nicht fokussiert waren. Ich hatte sogar ihren Geburtstag vergessen, bis er schon halb vorbei war. Das Schlimmste daran war, dass es ihr wie ein Symbol dafür erschien, wie das ganze Jahr für sie gewesen war. Als ich sie fragte, warum sie nicht früher mit mir über ihre Sorgen gesprochen habe, sagte sie, Sie habe mich nicht aufregen und von dem Projekt ablenken wollen. Ich blickte ihr in die Augen und sah tiefen Schmerz und Einsamkeit. Ich fühlte mich schrecklich. Wie war es möglich, dass ich nicht gemerkt hatte, was in ihr vorging? Dass sie so offen von ihrer Einsamkeit sprach, half mir zu erkennen, wie leer ich selbst so lange gewesen war. Wir waren beide weniger effektiv geworden, persönlich und gemeinsam. Ich entschuldigte mich bei ihr und versicherte ihr, dass für mich nichts und niemand auf der Welt wichtiger war als sie. Doch meine Worte drangen offenbar nicht zu ihr durch. Mir wurde klar, dass ich ihr durch zu viele Dinge zu lange etwas anderes übermittelt hatte. Meine Entschuldigung und meine Verpflichtung, in meinem Leben andere Prioritäten zu setzen, halfen zwar, machten die Lage aber nicht über Nacht viel besser. Um das Gefühl des Vertrauens und der emotionalen Verbundenheit ganz wiederherzustellen und noch stärker zu machen als vorher, waren dann Tage, Wochen, Monate beharrlichen Bemühens nötig. Ich musste immer wieder mit ihr sprechen, ihr Einblick in mein Inneres gewähren, da sein, ihr Versprechen geben und halten, am Ende des Tages die Arbeit zugunsten der Familie beiseite schieben, mich bei ihr entschuldigen und wieder auf diesen Weg zurückkehren, wenn ich mal ein bisschen von ihm abgekommen war. Seit diesem Gespräch hat mein Freund zwei weitere mehrjährige Projekte abgeschlossen, die ebenso schwierig und wichtig waren wie das erste. Seine Beziehung zu seiner Frau aber ist dadurch stärker geworden. Seine schmerzhafte Erfahrung während des ersten Projekts hat dadurch, dass er seine Frau jetzt besser versteht und sich innerlich ihr gegenüber verpflichtet hat, zu dauerhaften Veränderungen geführt. Vor kurzem sprach er, auf seine Erfahrungen zurückblickend, mit mir darüber, welche Erkenntnisse er inzwischen gewonnen hatte. Was ich wirklich gelernt habe, ist, selbst wenn man wirklich auf seine Ehe verpflichtet ist, seine Frau liebt, in gegenseitiger Treue und Loyalität lebt und die Erziehung seiner Kinder wichtig nimmt, kann es passieren, dass die Beziehung und das Vertrauen sich verschlechtern. Um jemanden zu verletzen, braucht man keine schroffen, unfreundlichen Worte auszusprechen oder sich respektlos zu verhalten. Bei jemandem, der einem sehr nahe steht, reicht es, das Herz, den Verstand und den Geist zu vernachlässigen. Beziehungen und Vertrauen bleiben nicht konstant. Man kann sie nur aufrechterhalten und vertiefen, wenn man sie durch regelmäßige Handlungen, die Freundlichkeit, Rücksicht, Wertschätzung und Dienen beweisen, aktiv nährt und pflegt. Ich habe gelernt, dass sowohl die Qualität unserer Ehe als auch mein eigenes Glück kaum etwas mit dem zu tun haben, was sie für mich macht, aber sehr viel damit, was ich mich jeden Tag zu tun bemühe, um ihr Glück zu vergrößern, ihre Lasten mitzutragen und bei jenen Dingen, die uns besonders am Herzen liegen, ihr Partner zu sein. Ich habe gelernt, dass die Eintracht in der Beziehung zu meiner Frau eine der größten und stärksten Kraftquellen in meinem Leben ist, nicht nur bei unserer gemeinsamen Arbeit in der Familie und der Gemeinde, sondern in jedem Bereich meines Lebens, auch im beruflichen. Sie erzeugt einen Quell der Kraft, des Friedens, der Freude, der Zugehörigkeit und Energie, der mich zu Bestleistungen und zu Kreativität anspornt und dazu meine Beiträge zu leisten. Letztendlich habe ich gelernt, dass für starke Beziehungen echte Anstrengungen und Opfer nötig sind. Sie erfordern, dass man das Wohlergehen, Wachstum und Glück eines anderen Menschen über das eigene stellt. Und das lohnt sich. Diese Anstrengungen sind nämlich das Tor zu unserem eigenen Glück. Was würden wir tun ohne die Sogwirkung solcher Beziehungen, die uns helfen, über uns selbst hinauszuwachsen und unserem Potenzial zu entsprechen?